Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute aus der Eifelstadt Bitburg in Rheinland-Pfalz. Bitburg ist in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Trier, in der schönen Landschaft der Eifel gelegen. Umgeben ist die Stadt von Wäldern, Flusstälern und interessanten Felsformationen, die man auf vielen Wanderwegen erleben kann. In Bitburg leben ca. 13.000 Menschen. Diese Stadt ist nicht nur durch ihre Brauerei und Autohäuser bekannt, sondern man kann hier auch vieles unternehmen, wie zum Beispiel das Erlebnisbad Kaskade besuchen oder den Fahnenpark bzw. im Winter die Eissporthalle. Jährlich am zweiten Wochenende im Juli wird das Europäische Folklore-Festival veranstaltet, an dem regelmäßig etwa 50 Tanzgruppen aus mehr als 15 Ländern teilnehmen, wie zum Beispiel auch von Hawaii, der Elfenbeinküste und vielen mehr. Außerdem besitzt Bitburg ein Kreismuseum und für Sportbegeisterte ein Stadion. Die Deutschlandrundfahrt. Heute aus dem Haus Beda in Bitburg mit der 8E des St. Willibrord-Gymnasiums und Miriam Rossius und ihren Gästen. Herzlich willkommen zur Deutschlandrundfahrt, heute aus einer Stadt, die ja im Rest der Republik ein ziemlich einseitiges Image hat. Die Leute hören den Namen Bitburg und schon bekommen sie Durst. Wir wollen den Blick ein bisschen erweitern, weil es nüchtern betrachtet noch eine ganze Menge andere Dinge außer Bier gibt, die man hier entdecken kann. Und für unsere Erkundungstour haben wir uns Verstärkung geholt, heute von einer Klasse des hiesigen Gymnasiums, von der 8E. Sie haben zwei Mädchen schon kennengelernt, das waren Jacqueline und Annika. Wir senden aus dem Haus Beda. Beda, das ist der keltische Name für Bitburg. Und dieses Haus, das hat einen sehr eigenwilligen Charme, muss ich sagen. Also einerseits so eine gewisse 70er-Jahre-Eleganz, dann gibt es aber auch prunkvolle Kronleuchter, draußen Spiegel aus dem 18. Jahrhundert. Um die Ecke stehen Abgüsse antiker Plastiken wiederum. Und es gibt jede Menge schmiedeeiserne Türen mit viel Weiß, mit viel Gold. Und dieses Haus ist quasi die Wirkungsstätte von Manfred Kottmann, dem Leiter nämlich des Hauses Beda, und Werner Pies, das ist der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft. Einen schönen guten Tag und kommen Sie ein bisschen näher zu mir und hier vorne an die Bühne. Sie auch, Herr Pies, gleich mit. Herr Kottmann, fangen wir mit Ihnen an. Bei Ihnen ist ja eine Menge los, so hier im Haus. Dieser sehr eigene Charakter der Inneneinrichtung, gilt der auch für das Angebot, was Sie hier haben, oder würden Sie das ganz anders beschreiben? Das würde ich etwas anders beschreiben. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot und das ist eigentlich, oder da sehen wir eigentlich unsere Hauptaufgabe darin, für möglichst viele Leute im kulturellen Bereich möglichst viel anzubieten. Was beispielsweise? Nennen Sie mal so die Glanzlichter dieses Jahres oder des vergangenen Jahres. Herr Pies kann auch ergänzen oder anfangen, wenn Ihnen sofort was einfällt. Wenn ich anfangen darf, dann muss ich sagen, der große Ball zum 60-jährigen Bestehen unseres Vereins, wo dieser Saal ein richtiger Festsaal war, ein richtiger Tanzbühne für die Tanzwütigen. Alle Räume dieses Hauses waren wunderschön geschmückt aus Anlass dieses Jubiläums. Was war für Sie der Höhepunkt? Oder ein kommender in diesem Jahr? Ich sehe eigentlich den Höhepunkt in unseren Veranstaltungen, das heißt die Abo-Reihe mit den klassischen Konzerten und halt unsere Ausstellungen. Was für uns eben besonders wichtig ist, ist, dass wir auch junge Leute ansprechen. Ich meine, da ist heute das ein sehr schönes Beispiel, wo sehr viele junge Leute hier sind. Und ansonsten eben möglichst die breite Basis ansprechen. Als das Haus Beda eröffnet wurde 1976, da, so kommt mir das vor, hat das kulturelle Flaggschiff, nämlich die Kulturgemeinschaft von Bitburg, sowas wie einen Ankerplatz bekommen. Also es wirkt so von außen wie eine sehr enge Symbiose. Wie funktioniert die? Können Sie das mal beschreiben, Herr Pies? Ja, es ist schon so gewesen, und da muss jetzt sofort der Name des Stifters dieses Haus, Dr. Hans Simon, genannt werden. Als er 40 Jahre alt war, Herr Dr. Simon, da hat er die Kulturgemeinschaft gegründet. Und als er 60 Jahre alt war, hat er die Dr. Hans Simon begründet. Und das bedeutete dann in der Nachfolge, dass sowohl Kulturgemeinschaft als auch Haus Beda, was eben im Besitze der Dr. Hans Simon Stiftung ist, er wirklich ganz fruchtbare Wurzeln bekam für die Zukunft und bis zur heutigen Zeit noch weiter wirkt. Jetzt hängen an der genau gegenüberliegenden Wand Gemälde von Fritz von Wille. Ist das wahr, dass hier im Haus Beda die bedeutendste Sammlung dieses Landschaftsmalers untergebracht ist? Das ist auf jeden Fall wahr. Die Stiftung hat über 100 Bilder von Fritz von Wille. Fritz von Wille ist 1860 geboren und 1941 gestorben und hat praktisch für die deutsche Kunst die Eifel entdeckt. Das sind wunderschöne Landschaftsbilder, die eben genau den Charakter der Eifel treffen. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, über das Haus zu sprechen, wir haben jetzt immer nur gesagt Haus Beda. Das besteht also nicht nur aus dem Festsaal hier und der Sammlung im oberen Geschoss. Wir haben noch Räume für Wechselausstellungen. Dann finden die künstlerischen Kurse der Volkshochschule hier statt bei uns. Und es gehört noch dazu die städtische Bibliothek der Dr. Anzimmern Stiftung. Das ist also eine ganz normale städtische Bibliothek, die alle Aufgaben einer normalen Bibliothek erfüllt, eben aber in Trägerschaft der Stiftung und nicht der Stadt, wie es sonst üblich ist. Jetzt befinden wir uns ja quasi so ein bisschen in deutscher Randlage hier, dafür aber in Spucknähe quasi zu Luxemburg und Belgien. Wie nutzen Sie das denn? Also wir haben sehr gute und interessante Beziehungen, besonders zu Luxemburg und da wiederum zu der Stadt Eschternach. Wir pflegen also sehr gute Beziehungen. Wir organisieren gemeinsame Veranstaltungen, wie zum Beispiel das große Weihnachtskonzert der USAFI-Band im Dezember und sind dabei, so zu kooperieren, dass jeder von dem anderen profitieren kann. Und ist das auch wahr, dass man sich auf Moselfränkisch verständigen kann, so in der Region, grenzüberschreitend? Das wird sehen. Auf jeden Fall, die Luxemburger haben ja unser Moselfränkisch erhoben zu einer Nationalsprache, aber Tatsache ist ja, dass es auch ein moselfränkisches Dialekt ist. Und wir verstehen also jeden Luxemburger sehr gut. Und wenn man will, kann man sich auch sehr, sehr gut und hundertprozentig gut unterhalten. Herzlichen Dank, Herr Pies, Werner Pies, der Vorsitzende der Kulturgemeinschaft, und Manfred Kottmann, Leiter des Haus Beda. Danke Ihnen, dass Sie da waren. Und nachdem uns diese beiden Herren ihre Wirkungsstätte vorgestellt haben, haben wir jetzt zwei junge Männer auf der Bühne, die quasi ihren Arbeitsplatz, so könnte man das sagen, beschreiben. Markus und Marco vom St. Willibort-Gymnasium. Ey, ich hab da mal eine Frage. In unserer Schule ist auf jeder Säule so ein kleiner dicker Bischof abgebildet. Wer ist denn das? Das ist St. Willibort. Nach dem ist unser Gymnasium benannt. Die Schüler sagen meist Willi. Na gut, aber was hat der denn getan, dass der so wichtig ist? St. Willibrod ist im Jahr 658 im angelsächsischen Königreich geboren worden und war ein Missionar. Im Alter von 6 Jahren kam er in ein Kloster und missionierte, seitdem er 32 Jahre alt war, in Rom, Friesland, Dänemark, Helgoland, aber eben auch in unserer Gegend, besonders in Eschernach und Trier. Er stammte in dem damals sehr hohen Alter von 81 Jahren und wurde auf eigenen Wunsch in Eschernach beigesetzt. Sein Grab dort ist heute noch eine bekannte Wallfahrtsstätte. Ja, aber was hat das mit unserer Schule zu tun? Unsere Schule wurde nach St. Willibrod genannt, weil er eine historische und regionale Größe ist. Wichtiger ist aber, dass er den Geist des Christentums, der Toleranz und der Völkerverständigung verkörpert. Diese Werte vertritt auch unsere Schule. St. Willibrod dient uns dabei als Leitbild. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir Schulpartnerschaften mit Metz und Montpellier in Frankreich, mit Barnham in England und mit Olsztyn in Polen haben. Eine unserer ehemaligen Schülerinnen ist sogar ganz direkt dem Vorbild St. Willibrods gefolgt. Sie ist nämlich selbst Missionarin geworden. Zurzeit ist sie als Angehörige des Ordens der Medical Missionaries of Mary in Brasilien, um dort den Ärmsten der Armen zu helfen. Ah, dann können wir also mit Recht ziemlich stolz auf unsere Schule und ihren Namenspatron sein. Danke, Markus und Marco, dafür. Was Sie jetzt erleben, eventuell hören Sie schon so ein bisschen klimpern und klappern. Ja, so leicht. Für die Zuschauer hier ist das natürlich noch aufregender. Aber das, was Sie jetzt hier erleben, das ist der Aufmarsch der Römer. Das sind Legionäre in voller Montur mit genagelten Stiefeln, mit Schilden, mit Schienenpanzer, Kettenhemd, oh, eine römische Toga, eine Dame in römischer Toga, auch mit einem geflochtenen Zopf, den sie so um ihren Kopf gelegt hat. Und wer bist du, sag mal? Robin. Du bist der Robin. Und wie alt? 6 Jahre. 6, komm mal ein bisschen hierher nach vorne, da kann man dich ja gar nicht richtig sehen. Also du hast auch ein richtiges Schild und so eine Lanze hier, einen Helm. Das sieht ganz toll aus und da so ein bisschen aus der Zeit gefallen, nämlich in einem Anzug des 21. Jahrhunderts, wirkt der sympathische Archivar der Stadt Bitburg. Das ist der Dr. Peter Neu. Kommen Sie mal zu mir nach vorne hier. So, und der Anführer der Milites Bidensis, das ist Edgar Comes. Schönen guten Tag. Ist das alles originalgetreu, selbst gebaut? Ja, das ist alles originalgetreu, das ist alles nach Fundstücken nachgebaut. Wir sind ein Bitburger Verein, die Milites Bidensis, ein Verein für experimentelle Archäologie. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, einmal das römische Militär des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, aber auch das Zivilleben dieser Zeit so authentisch wie möglich nachzustellen. Wir sind europaweit unterwegs. Sie werden uns bei allen europäischen Römer-Events antreffen. Wir haben im Moment fast 80 Mitglieder, davon etwa 40 Soldaten unter Waffen. Oh, unter Waffen, das klingt schon ein bisschen bedrohlich, aber... Der Herr Neu geht auch schon gleich zur Seite. Kommen Sie mal wieder her zu mir. Wir brauchen Sie hier in der Runde. Also, aber heute sind Sie in friedlicher Mission gekommen und quasi als Geleitschutz, Schutz so für den Archivar, für den Dr. Peter Neu. Wenn wir uns 2000 Jahre zurückbeamen würden, dann könnten wir hier in Bitburg auf diese Herren und die eine Dame womöglich treffen. Aber wie würde denn die Umgebung aussehen? Naja, mit heutigen Verhältnissen wäre das sicher nicht zu vergleichen. Wir hätten eine winzig kleine Stadt in Anführungsstrichen, es wäre eine kleine Siedlung, die wohl aus einem gallischen Ursprung hervorgewachsen ist. Diese römische Siedlung wurde dann ein klein wenig befestigt, wohl zunächst mit Palisaden und später dann im 4. Jahrhundert mit einer Mauer, von der wir heute noch Reste hier haben, unsere Römermauer, auf die wir stolz sind. Und die Stadt selbst, die Stadt in Anführungsstrichen, war ein Vicus, so nennt man das ja damals. Dieser Vicus war klein, er ging von dem Nord zum Südtor, eine Entfernung etwa von 150 Metern und von Ost nach West in einer Entfernung von etwas über 100 Meter. Also viele Leute können nicht darin gelebt haben, aber das war auch nicht der Sinn dieser römischen Siedlung. Sinn der römischen Anlage war es, eine Raststation zu sein für Soldaten, die auf dem Weg waren von Trier nach Köln oder umgekehrt und auch dafür zu sorgen, dass sie hier verpflegt wurden, dass sie hier schlafen konnten, dass sie hier mindestens eine Nacht lang die Ruhe finden konnten. Wir waren genau eine Tagereise nördlich von Trier und dann, wenn man wahrscheinlich eine Nacht verbracht hatte, ging es weiter durch die Eifel. Eine Tagesreise, also so etwa 30 Kilometer. Das war dann ein strammer Marsch am Tag. Ja. Und Gepäck dazu. Das war ja nicht so, als ob die nur zu Fuß laufen mussten. Die mussten also allerhand mitschleppen. Man sieht es schon an unseren Legionären hier. Allzu weit würde ich nicht mit dieser Ausrüstung gehen wollen. Und dann kommt noch ein Rucksack. Rucksack nicht, aber da kommt noch anderes dazu, als das, was wir jetzt sehen. Hat man eigentlich solche Rüstungen auch hier gefunden? Also solche Rüstungen hat man hier nicht gefunden, nein. Aber dafür findet man anderes, was an diese Zeit erinnert. Wir haben eine ganze Reihe Zeugnisse aus der römischen Zeit, die zum Teil schon im 19. Jahrhundert gefunden wurden, meist bei Bauarbeiten, in denen man irgendwo graben musste. Wir haben also Denkmäler von römischen Göttern. Wir haben Inschriften, die an diese Zeit erinnern. Auf einer dieser Inschriften haben wir sogar den Namen des ersten Bitburgers, also auf einem Stein eingraviert aus dem Jahr 198. Und dieser erste Bitburger, den wir namentlich kennen, hat einen außerordentlich komplizierten Namen, aber dieser Name ist interessant, er zeigt etwas. Gamburio Lucius Amiatus, so ungefähr ist es. Dieses Gamburio ist ganz zweifellos gallischen Ursprungs. Das Lucius zeigt den römischen Teil, Lucius der am Morgen Geborene. Und das Amiatus weiß man nicht ganz genau, also er kommt aus einem Ort, den man aber nicht identifizieren kann. Bleiben Sie noch hier bei uns bitte. Ich gehe mal so ein bisschen die Reihe hier entlang und zwar zu der einzigen Dame unter all den Herren. Sie tragen so eine wunderbare, grüne, olivgrüne Toga und haben einen Leinbeutel. Da bin ich neugierig, was da drin ist. Ich habe in dem Beutel ein Brettchen drin, wo man noch zeigen kann, dass die römische Dame auch schreiben kann. Die haben also geschrieben auf Wachstäfelchen. Und das hat oft die gebildete Dame mitgenommen. Ich trage das Gewand einer römischen Dame und hat damit gezeigt, dass sie schreiben kann. Wir haben noch etwas, was Sie mitgebracht haben. Und zwar ist das hier das Römer-Kochbuch. So, der Autor ist der Edgar Comes. Und jetzt bin ich mal gespannt. Haben sich denn die römischen Legionäre zum Dessert schon Tiramisu gegönnt? Nein. Also man muss ganz klar davon ausgehen, die Grundlage dieses Römer-Kochbuches ist das überlieferte Kochbuch des Bacchus Gavius Apicius. Das war ein römischer Starkoch zu Zeiten des Tiberius. Der hat am Kaiserhof gekocht, also das war Haute Cuisine. Das war bei den Legionären mit Sicherheit nicht üblich. Was haben die stattdessen zu sich genommen? Die Legionäre haben in erster Linie von Getreide gelebt, in allen möglichen Formen, im Sinne von Panis. Panis ist Brot oder Puls. Puls ist, ja, sag es mal ganz banal, eine Getreidepampe, die man entweder süß oder salzig, pikant zubereiten konnte. Es war sehr nahrhaft und es war sehr sättigend. Und das war halt sehr wichtig, auch für die Soldaten, dass man eben in einer relativ kurzen Zeit dann auch die Energie zuführen konnte, die gebraucht wurde. So, und Herr Neu, jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, denn es gab ja, also Sie haben eben schon eine ganze Menge genannt, was hier gefunden wurde. Wenn man Texte über Bitburg liest, ist auch immer die Rede von einem tollen, großen, römischen Theater. Ich habe hier aber gar keins gesehen, also auch keine Überreste. Ja, es wäre schön, Sie hätten eins gesehen. Wir suchen es immer noch. Das gab, da sind Sie aber sicher. Also wir wissen ganz genau, dass es ein römisches Theater gab, und zwar durch die Inschrift auf einem Stein, auf der dieser Gamburio, den ich eben genannt habe, eine riesige Summe vermacht hat als Stiftung, und mit diesem Geld sollte eine Bühne gebaut werden und sollte das Theater unterhalten werden. Und aus den Zinsen dieser Stiftung, die heute einige Millionen wäre, wenn man das umrechnen könnte, genau, aus den Zinsen dieser Stiftung sollte alljährlich am 30. April ein Fest für die Bitburger Jugend stattfinden. Also es gab ein Theater, wir wissen nur noch nicht genau, wo es war. In den nächsten, vielleicht im nächsten Jahr wird an einer Stelle nochmal gebuddelt und gebaut. Es könnte sein, dass es da zutage tritt. Aber dann müssen natürlich die Archäologen schnell zur Stelle sein, wie das immer bei solchen Baustellen ist. Das ist nicht ganz einfach, da immer früh genug da zu sein, um zu finden, was zu finden ist. Ja. Viel Erfolg dabei beim Buddeln, und hoffentlich finden Sie dann auch das Theater. Ganz herzlichen Dank, Dr. Peter Neu, dass Sie da waren. Herzlichen Dank an die Milites Bidensis und Edgar Komes. Ich danke Ihnen sehr. Und vielen Dank, Robin. Übrigens, ich wollte noch sagen, der Edgar Komes, der ist im Hauptberuf nicht etwa Koch, sondern Vermessungsingenieur. Also das sei noch nachgetragen. Dann kommen wir zu unserem Quiz, und dafür brauche ich die Marlene. Wenn man in Bitburg durch die Fußgängerzone geht, kommt man zu einem kleinen Platz, dem Petersplatz. Viele Leute fragen sich, warum auf dem Platz ein Brunnen steht und in lauter kleine, metallene Ziegen angeordnet sind. Und wenn man genau hinguckt, bemerkt man, dass aus jeder Ziege ein freches Kindergesicht herausschaut. Nun ja, das hat mit einer lustigen Geschichte zu tun, die sich im 17. Jahrhundert zugetragen haben soll. Während des Dreißigjährigen Krieges ist Bitburg nämlich von schwedischen Söldnertruppen belagert worden. Die Schweden wollten die Stadt aushungern, um Bitburg zu erobern. Doch die Bitburger waren nicht dumm. Nachdem die Söldnertruppen schon einige Zeit vor den Stadtmauern gewartet hatten und die Nahrung dort knapp wurde, ließen sie sich einen raffinierten Plan einfallen. Die Kinder und Jugendlichen streiften sich Ziegenfelle über und sprangen als Ziegen verkleidet auf den Stadtmauern umher. Sie täuschten damit den Schweden vor, dass sie noch genügend Nahrung hätten. Deshalb zogen die Schweden ab, ohne Bitburg zu zerstören. So haben die schlauen Bitburger die Schweden mit einer einfachen Täuschung in die Flucht geschlagen. Die Ziegen am Brunnen sollen an diese Legende erinnern. Und nun die Quizfrage. Wie werden diese Kinder genannt? Sie haben es gehört, was Marlene von Ihnen wissen will. Und was wir wissen wollen, wie nennt man die schlauen Bitburger, die sich diese Liste ausgedacht haben? Wir lösen natürlich das Quiz auch am Ende der Sendung auf. In der Deutschlandrundfahrt, heute live aus Bitburg, da spielen die Römer eine tragende Rolle. Das haben Sie schon mitbekommen. Oh, da kommt der Robin auch wieder auf die Bühne. Ja, komm ruhig hier hoch. Kennst du diesen Herrn hier? Nee, nicht, nein. Aber du möchtest noch ein bisschen bei uns stehen. Genau, komm. Hier kannst du dich postieren, dann sehen dich auch alle wunderbar. Das passt auch, dass du noch mal da bist, denn was jetzt kommt, das trägt durchaus Züge von Asterix und Obelix, so nach dem Motto, ein ganzes Land stöhnt unter dem Würgegriff der Krise, nur in einer kleinen Stadt in der Südeifel, da stemmt sich einer gegen den Trend und eröffnet prompt ein neues Autohaus. Und derjenige ist Edgar Bujara. Einen schönen guten Tag, willkommen. Guten Tag. Sind Sie jetzt ein besonders wagemutiger? Hat die Abwrackprämie schon so wahnsinnig eingeschlagen? Woher Ihre Zuversicht? Ich gehöre mal grundsätzlich zu den zuversichtlichen Menschen und ich denke mal mit der Aussage, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich denke mal, wir Unternehmer müssen auch in der Zukunft jetzt zeigen, dass wir etwas unternehmen, wie das Wort es schon sagt. Und deswegen müssen wir unseren Mitarbeitern und alle, die uns als Unternehmer beobachten, jetzt gerade etwas beweisen und zeigen, dass wir in unsere Wirtschaft und in unsere Zukunft investieren. Und das habe ich gemacht. Aber es jammern doch alle und sagen, Krise, Krise. Haben Sie die schon gesichtet? Nein, ich muss mal die Tür aufmachen. Vielleicht kommt es auch mal bei uns rein. Aber das ist so eine Unart an uns Deutschen, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht bei allen, aber bei vielen, die dann halt, glaube ich, auf einem sehr teilweise sehr hohen Niveau jammern. Und das ist nicht meine Welt und deswegen kann ich mich da auch nicht anschließen. Also Ihre in naher Zukunft dann zwei Autohäuser, die stehen übrigens nicht so alleine irgendwo auf weiter Flur, sondern es ist im Grunde genommen eine ganze Autostadt. Knapp 30 Marken sind da vertreten. Sie sind der Sprecher auch dieser Autowelt. Und das, was Sie jetzt hier so sagen, sprechen Sie da durchaus auch für die anderen? Ja, da darf ich auch für meine Händlerkollegen sprechen. Wir haben eigentlich schon vor 5 Jahren gemeinsam mit dieser Werbegemeinschaft den Grundstein gelegt, dass wir uns zusammengetan haben, gemeinsam einen gemeinsamen Werbeauftritt haben. Und wenn Sie hier in Bitburg auf Merlik mal gewesen sind, dann sehen Sie, dass die Autohändler auf einer riesengroßen Fläche sich dort präsentieren, schöne Autohäuser gebaut haben und wir mit Recht sagen dürfen, dass Bitburg nicht nur eine Bierstadt, sondern auch eine Autostadt geworden ist. Und dafür haben wir uns eingesetzt. Und vor 5 Jahren ist hier auf dem Bäderplatz erstmals auch ein großes Zelt aufgebaut worden, wo wir Autohändler uns gemeinsam von Merlik hier nach Bitburg in die Innenstadt begeben und unsere Modelle präsentieren. Ich denke mal in einem sehr schönen Rahmen. Aber dass die Krise bisher glücklicherweise hier an Ihnen vorbeifährt, das liegt sicherlich nicht nur an der Werbegemeinschaft und dass die gut funktioniert. Nein, ich denke mal, ich möchte hier die Krise, die Autokrise nicht wegreden oder beziehungsweise unter den Teppich kehren. Ich denke nur, dass wir uns für die Zukunft sehr gut aufgestellt haben mit dieser Gemeinschaft. Keiner alleine, sondern alle zusammen. Und es heißt einfach für uns, Ärmel hochkrempeln und noch mehr dafür tun und sich noch mehr dafür engagieren, dass der Besucher, der Interessent bei diesem großen Angebot, was es hier in der Stadt Bitburg gibt, und das finden Sie im Umkreis von 500 Kilometern nicht, dass in solch einer geballten Kraft und Anzahl so viele Autohändler, so viele Modelle, unterschiedlichste Fabrikate anbieten. Und das ist unsere Stärke und das werden wir jetzt gemeinsam weiterhin nach vorne tragen. Sie sind eine kleine Stadt, Sie haben aber einen sehr großen Gewerbeverein, nämlich den größten in Rheinland-Pfalz. Und da sind Sie Vorsitzender. Da sind ganz bestimmt die Autohändler mit drin. Aber woher kommen all die anderen bei einer Stadt mit 13.000 Einwohnern? Da darf ich das Kompliment an meine Vorgänger geben. Die sind also nicht alle auf meiner Mist, wenn man dazu hier in der Eifel sagen darf, gewachsen, sondern da haben meine Vorgänger viel für getan und haben, denke ich mal, bei jeder Eröffnung, wenn ein Geschäft aufgemacht hat, sind die auf die Unternehmen zu, auf die mittelständigen Unternehmen und haben da ihren Antrag abgegeben und konnten da Mitglieder werben. Also diese Mitgliedschaft, die haben wir glücklicherweise übernehmen können, aber die ist, wie gesagt, nicht von uns erarbeitet. Trotzdem ja schön. Herzlichen Dank und weiter viel Erfolg, Edgar Bujara. Danke, dass Sie da waren. Europa haben wir schon angesprochen. Der Robin kann ruhig hier bleiben. Jetzt kommt die Mama und holt ihn. Ich glaube, er muss nach Hause. Naja, gut. Dann Europa haben wir schon angesprochen hier in der Sendung. Und das geht natürlich auch die Schüler etwas an. Seit 2006 nimmt das St. Philipprocht-Gymnasium im Rahmen von Comenius an einem Europaprojekt teil. Dabei geht es um die Vermittlung des Europagedankens. Europa ist bereits ein Kontinent, auf dem man sich frei bewegen kann und vieles ist für uns längst selbstverständlich. Aber für ältere Leute war Europa vor gar nicht so langer Zeit noch ein einziger Kriegsschauplatz. Der Europagedanke ist einfach. Hass und Misstrauen brauchen wir nicht. In einem friedlichen Miteinander macht nicht nur das Leben selbst viel mehr Spaß, sondern auch die Lösung der gemeinsamen Probleme. Aber das Denken muss sich verändern. In unserem Projekt beschäftigen wir uns damit. Wir sind ungefähr 20 Schüler und Lehrer aber jeder am Gymnasium darf sich natürlich mit Texten und Ideen beteiligen. Unser Gymnasium steht in Kontakt mit Schulen aus Belgien, Polen und Spanien. Wir haben uns gemeinsam zum Beispiel mit dem kulturellen Leben, den Landschaften und den politischen und sozialen Strukturen in Europa beschäftigt und dabei viel gelernt. Übrigens, das Comenius-Projekt hat natürlich eine eigene Homepage, wo auch interessierte Radiohörer sich die Ergebnisse anschauen können. Antonia und Ramona, vielen Dank. Und jetzt kommt ein weiteres Kapitel aus dem Alltag des St. Willibald-Gymnasiums. An unserer Schule wird seit 7 Jahren eine besondere AG angeboten, die Sport zur Integration Behinderter AG, kurz BAG. Das Besondere ist, dass nicht nur die ungefähr 30 Schüler der 6. bis 13. Klasse unserer Schule teilnehmen, sondern auch bis zu 20 Behinderte ab 14 Jahren der St. Martin-Schule. In der monatlichen AG werden Sport- und Partnerspiele gespielt, die für die Behinderten leicht zu spielen sind, wie zum Beispiel Ball über die Schnur. Dabei wird großes Vertrauen in die anderen aufgebaut und viele Freundschaften entstehen. Mit viel Spaß lernen die Jugendlichen, sich gegenseitig zu respektieren und die Berührungsängste und Vorurteile verfliegen sehr schnell. Frau Richards leitet die AG und unterstützt die BAG sehr, aber auch Schüler der Schülervertretung und Helfer des Hauses der Jugend sorgen dafür, dass es nie langweilig wird. Gemeinsam organisieren sie auch viele Ausflüge für die BAG. Diese werden von der Schülervertretung finanziert, die ihr Geld zum Beispiel bei der Spinnvermietung oder bei Feiern verdient. So haben die Behinderten, aber auch die Jugendlichen unserer Schule immer riesigen Spaß. Danke, Janina aus der 8E. Und aus deiner Klasse haben wir jetzt noch 2 andere Mädchen, nämlich die Sunita und die Lisa. Und die bitte ich auf die Bühne zusammen mit dem Leiter der Schule, dem Oberstudiendirektor Kurt Metrich. Und ich gehe am besten in die Mitte. Ja, genau. Und ihr zu meiner Rechten. Ja, Herr Metrich hier. In Ordnung. Die AG zur Integration Behinderter. Da haben Sie vor der Sendung schon mal erzählt, dass Sie da besonders stolz drauf sind. Ist das nach wie vor eher noch was Seltenes in der deutschen Schullandschaft? Also ich finde, dass dieses Angebot, was wir an unserer Schule haben, einzigartig ist. Es ist deshalb einzigartig, weil hier 2 Schulen miteinander kooperieren, die Schülerinnen und Schüler zusammenbringen, die gegenseitig sich sehr viel geben können. Einzigartig auch deshalb, weil wir auch kooperieren zusammen mit dem Haus der Jugend hier in Bitburg, wo die Schüler sich dann treffen, um halt die AG gemeinsam zu gestalten, die Schüler eben vorgestellt haben. Integration bringt mich zu einem Thema, mit dem Sunita und Lisa sich befasst haben im Vorfeld der Sendung, nämlich Demokratie. Ein großes, weites Feld, was ihr da beackert habt. Was war denn so für euch persönlich das Wichtigste, was ihr herausgefunden habt? Lisa. Also für uns war so das Wichtigste, dass Demokratie auch Mitbestimmung bedeutet und dass man in unserer Schule lernen kann, in Demokratie zu leben. Und Sunita? Ja, also in unserer Schule gibt es viele Möglichkeiten, mitzuwirken und Eltern, Schüler und Lehrer können bei der Gestaltung des Schulhofes Schulfesten und Fastnacht feiern, Klassenfahrten sowohl auch Wandertagen mitentscheiden. Die Schülervertretung bietet Schülern die Möglichkeit, ihre Meinung zu verschiedenen Themen zu äußern. Ist einer von euch in der Schülervertretung? Nein. Nee. Na, vielleicht, wenn ihr noch ein bisschen älter werdet. Aber habt ihr schon eine Idee eigentlich, was ihr mal werden möchtet, einen Berufswunsch? Also ich will Kunstlehrerin werden. Mhm. Sunita Kunstlehrerin und Lisa, du? Weiß noch nicht. Du weißt noch nicht. Na, Herr Metrich, würde mal sagen, da sind Sie gefragt, Sie und Ihre Angebote. Wie unterstützen Sie denn Ihre Schüler bei der Berufsfindung, dass Sie herausfinden, ob das wirklich so das Richtige ist, Ihre Idee oder überhaupt erstmal eine Orientierung bekommen? Ja, wir haben ein sehr differenziertes und hochqualifiziertes Berufsinformationsangebot, in dessen Mittelpunkt ein Kurs steht, den wir Exzellenzkurs nennen. Dieser Exzellenzkurs sieht zahlreiche Aktivitäten vor. Es sind insgesamt 10 Aktivitäten, die im Laufe eines Schuljahres angeboten werden. Nennen Sie mal ein paar. Ja, da haben wir zum Beispiel Architektur. Architektur ist eine Möglichkeit, dass unsere Schülerinnen und Schüler die Architektur dieses Raumes kennenlernen. Eine zweite Möglichkeit ist die Zusammenarbeit mit dem St. Josef-Gymnasium in Biesdorf. Und wir fahren einmal im Jahr nach Brüssel am Europatag und die Schüler können dann dort Politik vor Ort erleben. Und es gibt sogar so eine Art Benimmkurse, damit das später leichter fällt, sich zu bewerben und da vernünftig aufzutreten. Also eine ganze Menge Dinge. Und es hingen in den letzten Tagen hier in der Stadt so Plakate. Da war ein Vortrag angekündigt mit dem Titel Einführung in die dynamische Investitionstheorie. Als ich das gesehen habe, dachte ich zuerst, ich habe mich verguckt. Aber nein, das war tatsächlich der Vortrag eines Zehntklässlers Ihrer Schule. Wie kommt sowas? Sie haben sich da wirklich nicht verguckt. Wir haben bei uns an unserer Schule einen besonderen Schwerpunkt im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Der nennt sich MINT, abgekürzt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Wir richten in jedem Jahr eine Schulklasse ein, die schwerpunktmäßig in diesen Fächern unterrichtet wird. Und wir bieten seit diesem Schuljahr zum ersten Mal an, dass Schülerinnen und Schüler, die Schwerpunkte gesetzt haben in ihrer Ausbildung, diese Schwerpunkte dann auch im Rahmen eines Vortrags vorbringen können. Und dazu sind dann vor allen Dingen die Lehrer, aber auch jeder eingeladen. Sie waren hier eingeladen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Kurt Metrich, der Leiter des St. Willibort-Gymnasiums. Und danke an Sunita, danke an Lisa, dass ihr auch nochmal da wart bei uns. Bleibt am besten hier oben. Ja? Bleibt erstmal hier. Ich brauche die Marleen ganz schnell für unsere Quizauflösung. Wo ist die Marleen? Denn wir haben einen Hörer am Telefon, und zwar den Rudolf Rohles aus Trier. Guten Tag, Herr Rohles. Guten Tag, Herr. Sagen Sie mal, nach welchem Begriff haben wir gesucht? Gelsenstrüpper. Ist das richtig, Marleen? Ja, die Antwort ist richtig. Bleib hier. Bleib ruhig hier bei mir. Herr Rohles, dann gratulieren wir Ihnen und schöne Grüße nach Trier. Das CD-Paket geht Ihnen zu. Und Sie kriegen auch noch ein Buch über die Gässestrepper, was ja übersetzt übrigens so viel bedeutet wie, na? Ziegenfälle? Sich Ziegenfälle überziehen. Genau. Okay. Die Gäß ist die Geiß. Genau. Also, besten Dank, Herr Rohles, fürs Mitmachen. Unsere Sendung geht zu Ende. Es gibt aber eine weitere am nächsten Samstag. Nicht live, aber wir berichten da über die Autobahnausfahrt Gramschatzer Wald in Bayern. Und live meldet sich dann meine Kollegin Shelley Kupferberg in 14 Tagen aus Hameln. Für diese Sendung verabschiedet sich Miriam Rossius. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Applaus